allem, was in dir ist, bete ihn an. Mit allem, was in dir ist, bete ihn an. Mit allem, was in dir ist, bete ihn an. Da ist Kraft, da ist Kraft, da ist Kraft, da ist Kraft. Gib eine empfangende Haltung, gib eine empfangende Haltung und lass dich füllen von seinem Geist, lass dich füllen. Manche, habe ich gesehen, fühlen ihr Leben so wie eine Wüste. Das sieht so aus wie eine Wüste für dich, ja. Aber ich sagte eins, wenn der Regen kommt in die Wüste, ein Tag danach blüht alles. Und ich sagte auch, die Wüste lebt, weißt du, du denkst, vielleicht ist alles tot in deinem Leben, aber die Wüste lebt. Der Samen ist gesät, weißt du, die Samen liegen in dem Wüstenboden, ja, und dein Leben ist keine Wüste, ja. Du musst dort nass werden, ja. Das ist ein geistlicher Schlüssel, du musst nass werden, nass werden. Und ich glaube, manche haben einfach Angst davor, nass zu werden. Einfach ganz in diesem Strom zu springen, ganz da reinzugehen in diesem Strom. Weißt du, wenn du nass wirst, verändert sich dein Leben. Ja? Ja? Deine Kleider werden nass, alles um dich herum wird nass, dein Make-up verläuft, ja. Da geht alles anders, weißt du. Denn trau dich, in diesen Strom hineinzustellen. Weißt du, wenn du davor stehst vor dem Wasserfall und sagst, ich werde nicht nass, dann wirst du auch nicht nass. Du musst einfach hineintreten. Und Gott geht nach deinem Willen, weißt du. Nach deinem Willen, der macht dich nicht nass, wenn du es nicht leiden kannst. Ja. Und wenn der Heilige Geist, als der Heilige Geist gefallen ist auf die Jünger damals, da haben sie gesagt, die waren wie Betrunkene, ja? Der Heilige Geist macht was mit dir, aber da wirst du frei, weißt du? Da wirst du frei. Da ist, ich spüre so eine Kraft heute Morgen in diesem Raum. Das ist eine Kraft und Gott will sich ausgießen auf jedes einzelne Leben, auf jedes einzelne Leben. Ja? Also gib diese Angst weg und tritt hinein in den Strom. Ja? Tritt hinein in den Strom. Wir singen jetzt nochmal. Und wir singen mit ganzer Kraft, ja. Und du stellst dich bewusst in dem Strom und glaubst, dass Gott dich füllen will. Und empfängst es. Sei wirklich kühn und mutig und geh hinein, ja, geh hinein in diesen Strom, ja, geh hinein, vertrau dem Herrn, er macht's gut, alles Misstrauen muss raus aus deinem Herzen, ja, ich habe auch ganz am Anfang heute Morgen gesehen, so einen Baum gesehen, mit jeweils Herzen da reingeritzt und mit Buchstaben. Ja, du kennst das so. Ja, Andreas liebt Silke, weißt du, mit so einem Herz dazwischen oder zwei Herzen. Und ich habe gesehen, bei manchen war da wie so ein Bruch in diesem Herzen. Und der Feind hat da irgend Traumata geschickt oder irgendwas gemacht in deinem Leben, wo du Gott nicht mehr so ganz vertraust. Teilweise schon, aber nicht so ganz. Und Gott will diese Herzen heute Morgen heil machen. Vertraue ihm. Er will dich heute heil machen. Er will das, was in deinem Herzen kaputt gegangen ist, dieses Misstrauen heilen, diese Wunde heilen. Leg's ihm jetzt gerade hin. Und lass dich von ihnen lieben. Weißt du, diese Herzen hat Jesus eingeritzt. Ja, eigentlich steht da, Jesus liebt Andreas. Jesus liebt Christian, ja. Jesus liebt Erich, Jesus liebt Sabrina, Jesus liebt, setz deinen Namen ein. Jesus hat dich erwählt. Er hat dich zuerst geliebt, weil er dich wollte. Ja, er wollte dich, Jesus wollte dich. Ja, so wie du bist, er wollte dich. Ja, er wollte dich. Das ist eine selbstlose Liebe, ja, die keine Gegenliebe erwartet. Ja, aber es ist gut, Gott zu lieben. Ja, und lass dir das Misstrauen rausräumen aus deinem Herzen. I'm rejoicing in you for the joy of the Lord in it. Bedingungslos, bedingungslose Liebe, bedingungslose Liebe vom Vater. Im Strom ist alles, im Strom ist alles, was wir brauchen. Im Strom ist alles, alles, was wir brauchen. Und wir tauchen rein. Gerade wie Jesus einigen von uns einen Mantel umlegt. Ich habe gefragt, was ist für ein Mantel? Es ist ein Mantel der Leichtigkeit. Ja? Du fühlst vielleicht dein Leben immer so schwer an. Ja? Das fühlt sich immer so schwer an. Ja? Dein Leben fühlt sich so schwer an. Und Gott will dir heute Morgen einen Mantel der Leichtigkeit geben. Ja? Wem betrifft das? Wer braucht so einen Mantel der Leichtigkeit? Ein Mantel der Leichtigkeit, ja? Ein Mantel der Leichtigkeit. Ein Mantel der Leichtigkeit. Easy to go, ja? Und die anderen, euch geht's schon leicht genug, ja? Ich brauche auch so einen Mantel der Leichtigkeit. Wollt ihr geschwind vorkommen? Ganz, ganz kurz an den Altar. Kommt mal hier da hinten, kommt mal vor. Ich lege jetzt nicht jeden die Hand auf, aber streckt euch hier vorne aus. Ich glaube, das ist hier vorne ist so ein wie so eine Garderobe. Da gibt es die Mäntel der Leichtigkeit. Ja, diese Mäntel der Leichtigkeit. Oh ja, Waltraud, mach das mal mit deinen Fahnen hier. Ja, genau, so drüber. Da kommt der Mäntel der Leichtigkeit. Der Mäntel der Leichtigkeit. Ja, du brauchst doch mehr Leichtigkeit. Hier drüben musst du auch noch hin. Waltraud, hier rüber. Guck mal, Waltraud. Da. Der Mantel der Leichtigkeit. Mantel der Leichtigkeit. Du nimmst es im Glauben, ja? Lobpreis, die braucht's auch. Waltraud, du kannst dir gerade mal die Runde durch den Raum machen. Genau. Und ihr hier vorne, ich habe noch ein zweites gesehen, was Gott, was Jesus macht. Er legt dir den hast du zwar schon, aber er legt es dir nochmal symbolisch in die Hand. Das Zepter oder den Stab der Autorität. Ja? Ja? Du hast nämlich Autorität, es geht nichts aus deiner Kraft. Aber Jesus hat dich autorisiert. Sag mal, Jesus hat mich autorisiert. Jesus hat mich autorisiert, auf Schlangen und Skorpione zu treten, gegen jeden Geist des Schwere anzugehen, jeden Missmut rauszuschmeißen, Verzweiflung rauszuschmeißen, stampf auf, Verzweiflung rauszuschmeißen, Unglauben rauszuschmeißen, Misstrauen rauszuschmeißen. Da stampfst du es raus. Machen wir das Schlagzeug ein bisschen lauter. Schlagzeug lauter. Woo! Sieg in der Luft, Sieg in der Luft. Da ist Sieg für dein Leben. Da ist Sieg. Durchbrüche im Bereich Finanzen, nimm dir das, ja. Schulden gehören dir nicht, ja. Schuldengeister raus. Armutsgeister raus. Ja, ja, ja. Krankheitsgeister raus. Verdammnis raus. Wird ausgelöscht. Weißt du, du hast Sachen in dein Leben, wo du denkst, es kommt von den Urahnen oder sonst woher, ja, Krankheiten oder irgendwas, was immer auf der Familie war. Und mit dem Tag heute ist das durchbrochen. In Jesu Namen, mit dem Tag heute ist es durchbrochen. Ist es durchbrochen. Sag mal, es ist durchbrochen. Es ist durchbrochen. Es ist durchbrochen. Jetzt die Schuppen vor den Augen, dass du schon immer geliebt warst. Dass du schon immer geliebt warst. Das wird dir jetzt gerade bewusst, dass Jesus dich schon immer geliebt hat. Und vor allen Dingen, dass der Vater dich schon immer geliebt hat. Schon immer. Er hat dich in seiner Liebe erschaffen. Er hat dich perfekt gemacht. Du bist ein Meisterstück. Ja, du bist ein Meisterstück. Es fällt dir gerade wie Schuppen von den Augen, dass du diesen Lügen immer geglaubt hast, ja, du wärst nicht geliebt, ja, diese Lüge, die ist heute zerbrochen, ja, es fällt dir wie Schuppen vor den Augen, ich bin geliebt, ja, ich bin geliebt, und Sieg. Bedingungslos geliebt. Seid ihr bereit für die Predigt? Seid ihr auf Empfang, ja? Seid ihr auf Empfang? Seid ihr auf Glauben, ja? Dann können wir uns jetzt hinsetzen. Sag nochmal zu deinem Nachbarn, da ist der Sieg. Auch noch. Ah, da. Halleluja. Wow. Ihr Sieger und ihr seid bedingungslos geliebt. Ist es nicht fantastisch? Was willst du mehr in deinem Leben? Weißt du, Jesus hat die Welt überwunden und du hast die Welt mit ihm überwunden. Und das ist, wow, du hast letztendlich alles überwunden, was es in dieser Welt gibt. Jeden Mangel, jede finanzielle Hürde, alles, was es so vom Teufel reingekommen ist, ja, in diese Welt, hast du überwunden durch ihn. Und wie hast du es überwunden? Durch deinen Glauben. Durch deinen Glauben. Und darum geht es heute nochmal, um den Glauben. Der Pastor hat letzte Woche ja schon drüber gesprochen, über den Glauben. Ich möchte heute einfach das Thema nochmal fortsetzen, weil ich einfach, ja, ich habe es einfach so in mir vom Heiligen Geist, ja, wir hatten jetzt diese Liebesausgießung auch die ganze Zeit vom Vater. Wir sind immer noch in dieser Liebesausgießung, in diesem Liebestrom und da ist viel passiert auch, ja. Aber jetzt dürfen wir auch aufstehen, ja, jetzt gilt es auch, diese Liebe weiterzugeben, in die Welt hinauszugeben. Ja, diese Liebe ist schön, wenn du sie hast, das ist auch super, genial und das möchte ja auch Jesus. Jesus liebt uns, Jesus liebt dich ganz besonders, aber er möchte auch, dass wir diese Liebe in die Welt hinaustragen. Und das dürfen wir auch tun. Und es geht aber nur mit Glauben. Ja, es geht nur, indem du in diesem Glauben wandelst, in diesem Glauben, ja, wo letztendlich auf dieser Liebe aufsetzt. Weil ohne die Liebe bringt alles nichts. Genau, und ich habe einfach so für heute Morgen, dass uns einfach der Heilige Geist da tiefer reinziehen möchte, uns auch mehr in diese Offenbarung hineinbringen möchte nochmal und da einfach auch unseren Glauben stärken möchte, weil in Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er existiert und dass er die, die ihn suchen, belohnt. Weißt du, Liebe, wo wir gerade diesen Liebestrom auch erlebt haben, Liebe gibt dir was. Und der Glaube, der nimmt es. Dein Glaube nimmt es an. Du kannst die Liebe auch abweisen und sagen, ja, will ich gar nicht. Schön, Papa, dass du mich liebst, aber ich will es gar nicht. Ich glaube, hier ist keiner im Raum, der es nicht möchte. Aber kannst du ja sagen, ja. Oder du kannst sagen, ja, vielleicht spüre ich gar nichts von dieser Liebe. Aber im Glauben ist sie da. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das sagt das Wort Gottes. Er liebt dich. Du bist ein Edelstein für ihn. Du bist ein Meisterstück in ihm. Er sieht dich so kostbar an. Ja, wie eine Blume, die es nur einmal auf der Welt gibt. So sieht er dich und guckt, dass du nicht zerstört wirst. Das ist Gott. So sieht er dich. Und du kannst es annehmen, indem du glaubst. Gott will dir viel, viel, viel mehr geben, als dass wir überhaupt nehmen und nehmen können auch. Und ich hatte da so einen Vers in Matthäus 8, Vers 26, da sagte Jesus zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und er stand auf, bedrohte den Wind und den See. Da wurde es ganz still, also da, wo die Wellen tobten und so, Jesus geschlafen hat. Ja, und dann waren alle, die Jünger waren dann auf dem Boot total verzweifelt. Oh, wir werden sterben und so weiter. Sagt Jesus, hey, ihr Kleingläubigen. Und was tat er danach? Er stand auf, bedrohte den Wind und alles wurde still. Jetzt kannst du sagen, ja, Jesus hat die Jünger mal so richtig runtergemacht, ja. Aber im Grunde, wenn du das nimmst, ihr Kleingläubigen, Was hat er damit ausgedrückt auch? Hey, da ist mehr für euch. Da ist was ganz, da ist Größeres für euch. Warum nehmt ihr es nicht einfach? Warum steht er nicht einfach auf? Sagt einfach mal zu dem Wind, Ruhe ist jetzt, ja? Warum seid ihr furchtsam? Warum habt ihr Angst? Warum habt ihr so einen kleinen Glauben? Nehmt doch einfach das, was ich für euch habe. Nehmt doch einfach das, ja? Da sitzt der Schöpfer des Universums, sitzt im Boot. Der hat halt mal kurz ein Nickerchen gemacht, ja? Aber er ist da. Warum nimmst du es nicht an, was er hat? Und so habe ich mal für mich gedacht, ja, na, wahrscheinlich hätte Jesus zu mir auch gesagt, du Kleingläubiger. Warum nimmst du nicht mal das volle Potenzial? Warum nimmst du nicht mal alles mit, was da ist? Jesus steht hinter dir, der ganze Himmel steht hinter dir. Du bist ein Botschafter des Himmels. Du bist hochversetzt an himmlische Orte. Dort lebst du, dort ist dein Bereich. Und von dort aus agierst du. Zumindest sollten wir von dort aus agieren. Das ist Jesus. Jesus hat nicht gesagt, er hat ein bisschen vollbracht, sondern er hat alles vollbracht. Er hat den Teufel besiegt. Und du und ich sind als Sieger reingeboren worden in das Reich seiner Liebe. Du wurdest aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes versetzt. Und dort ist dein neues Leben. Du bist geboren aus Gott. Deswegen, die Ermutigung heute Morgen kommt noch ein paar Mal. Aufstehen heute Morgen. Ja. Wir stehen auf. Wir hatten es auch die letzten paar Male auch. Ja. Wir strecken uns aus. Wir spannen unser Zelt weit. Wir bleiben nicht mehr Kleingläubige, sondern wir nehmen das an, diese Liebe vom Vater, ja, und geben sie weiter. Und lassen uns nicht mehr bestehlen vom Teufel. Hebräer 11, Vers 1, einfach nochmal zur Wiederholung, wir hatten es letzte Woche auch schon, aber der Glaube aber ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Fand ich eine gute Übersetzung. Du glaubst was, was du im ersten Moment noch nicht siehst. Ja, du glaubst es aber. Und da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein. Glaube ist der Beweis für irgendwas, was du noch nicht mit deinen Augen siehst. Also, was du noch nicht optisch siehst. Und du kannst es nicht in deiner Hand halten, ja? Du kannst es nicht anfassen, du kannst es vielleicht auch nicht spüren oder fühlen. Aber für dich, wenn du diesen Glauben hast, für dich ist es trotzdem Realität. Auch wenn jeder irgendwas anderes sagt. Für dich ist es Realität, weil du es glaubst. Und Glaube hat letztendlich nichts mit deinen fünf Sinnen zu tun. Also mit deinem Sehen, Hören, Sprechen, Fühlen und so weiter. Es übersteigt die Ebene des Verstandes. Es übersteigt sie komplett. Ich meine, du kannst auch jemanden nicht aus dem Verstand heraus sagen, dass Gott lebt. Es wird nicht funktionieren. Es wird aus dem Verstand heraus nicht funktionieren. Es ist eine Herzenssache. Du glaubst mit deinem Herzen, dass Gott lebt. Du glaubst mit deinem Herzen, dass Jesus auferstanden ist. Du glaubst mit deinem Herzen, dass er lebt, dass er jetzt in dir lebt und dass du eine neue Schöpfung geworden bist, dass du ewiges Leben hast. Das glaubst du mit deinem Herzen. Deswegen, Glaube übersteigt alles, was mit dem Verstand zu tun hat. Hm? In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, Glaube ist das Glauben darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Okay? Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Glauben und ich glaube. Ja? Jemand, der vielleicht in Herausforderungen ist, sagt, Herr, du kennst meine Situation, du kannst meine Situation verändern. Du kannst heilen, du kannst Geld regnen lassen, du kannst das alles tun. Es ist aber noch kein Glaube. Es ist ein Ausdruck von Glaube. Ja? Er sagt, okay, Herr, du kannst alles tun. Er drückt seinen Glauben in dem Moment aus. Zum Schluss ist er dann vielleicht enttäuscht, weil es nicht funktioniert hat. Der Punkt ist, er hat Glauben ausgedrückt, aber er hat den Glauben nicht in die Tat umgesetzt. Okay? Und da möchte ich heute nochmal ein bisschen tiefer reingehen, damit wir den Unterschied auch auch erkennen. Glaube auszudrücken ist erstmal leicht. Ja? Oh Herr, ja, ich kenne dein Wort und ich glaub's. Ja, ich glaub's, du kannst es tun. Dir ist alle Macht gegeben. Du kannst es tun. Und im Endeffekt sagst du, oh, geht's mir schlecht. Oh, mein Bankkonto ist total im Minus. Oh, gehst danach, ja, nach dem Wort jetzt, nach dem, gehst zu deinen Geschwistern und sagst, boah, du weißt gar nicht, wie schlecht es mir geht. Du hast vielleicht zuerst noch deinen Glauben ausgedrückt, aber die Tat hat komplett gefehlt. Und da gehen wir nochmal tiefer rein. Erstmal nochmal ganz kurz, es gibt drei Arten von Glauben. Es gibt den Glauben, na, wie letztendlich auch die Welt hat, die meisten, das, was ich sehe, ja, nennt man auch den Thomas-Glauben, ja, das, was ich sehe und so weiter, das glaube ich. Ja, zeig mir es erstmal, Thomas hat gesagt, ich will erstmal die Wundmale in Jesus Hände sehen und so weiter und wenn ich da hinfassen kann und wenn ich das sehe, dann glaube ich. So tickt das meiste in dieser Welt mit diesem Glauben. Der zweite Glaube ist der geistliche Glaube, der geht schon ein bisschen tiefer. Ja, also es gibt viele Religionen, sage ich jetzt mal, die glauben an Götter. Es gibt auch die andere Seite, sage ich jetzt, von dem ganzen Thema. Also alles, was mit Dämonen, Teufel zu tun haben, die glauben ja auch. Und es ist ein geistlicher Glaube. Und dieser geistliche Glaube steht über dem weltlichen Glauben. Also das heißt, er hat mehr Macht. Ja, auch die Welt sagt, Glaube versetzt Berge, obwohl sie noch nicht mal an Gott glauben, aber es ist einfach dieser geistliche Glaube. Alles ist aus Geist entstanden, Gott ist Geist, Geist ist über der Materie. Aus dem Geist heraus hat Gott die Welt erschaffen und dieser Glaube ist geistlich, das heißt, er hat mehr Macht als das, was im Natürlichen ist. Das heißt, der geistliche Glaube ist stärker als der natürliche Glaube. Und dann gibt es aber noch diesen göttlichen Glauben, die Gottesart des Glaubens. Und das ist der Glaube, an dem wir letztendlich, an das, was wir glauben. Gott ist der Schöpfer allem. Jesus ist Herr über allem. Er ist Gottes Sohn. Ja, wir glauben an das Wort Gottes. Und das übersteigt auch nochmal den geistlichen Glauben. Ja, weil es einfach, alles geht von Gott aus, alles ist von Gott erschaffen und er ist der Höchste. Und dieser Glaube an Gott, an sein Wort, ist höher als alles andere. Dadurch kann auch Jesus sagen, du hast die Welt überwunden durch deinen Glauben. Weil dieser Glaube einfach das Höchste ist, was es gibt. Es ist die Gottesart des Glaubens. Es ist so, wie Gott die Welt erschaffen hat. Durch diesen Glauben. Und der ist in dir. Und damit ist, so steht es auch im Wort, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Jetzt könnt ihr mir sagen, das Wort Gottes stimmt in dem Fall nicht. Ja, ich meine, Glaube an das Wort Gottes, ja, da fängt schon an. Gott hat uns keine Grenzen gesetzt, was diesen Glauben angeht, was dieses ganze Thema angeht. Bloß, wir setzen uns unsere Begrenzungen oft selber, indem wir ins Weltliche abtauchen, in diesen weltlichen Glauben auch abtauchen und sagen, ich muss es erst sehen, bevor ich es habe. Ich muss es erst spüren, damit ich gesund bin. Ich muss das oder das erst tun oder sehen oder fühlen oder schmecken oder was auch immer, damit ich dran glauben kann. So funktioniert aber der göttliche Glauben nicht. Im Gegenteil. In Johannes 7, Vers 38 heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innersten werde Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn du diesen Glauben hast, bist du direkt an der Quelle. Du bist direkt, da gibt es nichts mehr dazwischen. Ja? Wenn du diesen Glauben hast, dann fließt es. Dann fließt es in dich hinein. Dann fließt es aus dir heraus. Ja? Da gibt es kein Stoppen mehr, da gibt es kein Halten mehr, da kann nichts mehr dagegen sein, da kann kein Teufel, kein Dämon oder irgendwas kommen. Es ist unter deinen Füßen, so wie es das Wort Gottes sagt. Und dieses Verständnis brauchen wir und dieses Verständnis möchte ich euch heute wirklich, da möchte ich euch ermutigen, da mehr reinzugehen, ja, euch nicht begrenzen zu lassen in irgendwelchen Sachen, sei es im Job, sei es in der Familie oder wo auch immer, ja, lass dich nicht mehr weiter begrenzen, sondern fang an, der Kopf zu sein und nicht mehr der Schwanz, lass nicht alles mit dir machen vom Teufel, sondern steh hin und sag, nein, da gibt es mehr für mich, da ist mehr für mich, Gott steht hinter mir, die Kraft Gottes ist in mir, ja, ich gehe jetzt einfach weiter. Und wenn es einmal nicht funktioniert, lass dich nicht entmutigen. Geh weiter, bleib dran. Ich vergleiche es immer mit einem kleinen Kind, das anfängt zu laufen. Ja, das hat auch nicht beim ersten Mal aufgestanden und hat gesagt, huhu, ich kann jetzt laufen. Ja, das hat es 100-mal, 1000-mal versucht, bis es laufen konnte. Und genauso ist es bei uns auch. Wir dürfen wachsen in diesem Glauben. Wir dürfen immer stärker werden in diesem Glauben. Aber wir müssen aufstehen und es tun, sonst funktioniert es nicht. Wir dürfen nicht stehen bleiben, weil wenn du stehen bleibst, hast du Rückschritt. Nur wenn du vorwärts gehst, hast du, ja, Fortschritt. Danke. Das Wort hat mir gefehlt. Genau, nur dann hast du diesen Fortschritt. Nur dann kannst du wachsen. Wenn du immer mit ängstlich in deinem Zimmer sitzt und du traust dich nicht für andere zu beten, du traust dich nichts zu machen, dann wirst du keinen Fortschritt haben. Du wirst Rückschritt haben. Es wird immer schlimmer. Deswegen steh auf. Steh auf aus deinem Kämmerchen. Steh auf aus deiner Wohlfühlatmosphäre, ja, wo du alles gepolstert und geblödert hast, ja, und alles bequem ist und so weiter. Das ist nicht dein Ort. Wenn Jesus das gemacht hätte, wir hätten nie von ihm erfahren. So wie er ist, bist auch du in dieser Welt. Du hast einen Auftrag in dieser Welt. Und dein Auftrag ist es nicht, geplüstert und gedingend in deinem Zimmer zu sitzen, sondern dein Auftrag ist es, aufzustehen, rauszugehen, die Menschen die Hände aufzulegen und sie werden gesund. Das, was in dir liegt, einfach rauszulassen. Im Glauben und in der Liebe. Halleluja. Genau. Wenn du zum Beispiel krank bist dann lässt du dich für dich beten. Oder wenn du irgendwas anderes hast, ja, um was du bittest, dann glaube es, dass du empfangen hast. Ja. In Markus 11, Vers 24 heißt es, deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Die Hoffnung für alle Übersetzung. Glaubt es, dass ihr es schon empfangen habt. Wenn du etwas betest, glaub es, dass du es hast. Ich meine, es gibt unterschiedliche Arten von Gebet. Es gibt Fürbitte. Das kannst du immer wieder und wieder machen. Ja, das ist auch gut. Du kannst einen Riss eintreten. Du kannst für Verlorene beten. Das ist ein ganz anderes Gebet. Wir sprechen hier um das Gebet des Glaubens. Und wenn du irgendwas bittest, in seinem Namen, dann glaube es, dass du es empfangen hast. Dann bete nicht 20.000 Mal darüber, sondern fang an, es einfach auch mal zu glauben. Fang an, es zu glauben, dass wenn du sprichst, dass wenn du was bittest, dann nimm dir die Bibelstelle und sag, Herr, ich habe dich gerade um was gebeten, ja, und ich weiß, dass ich es jetzt empfangen habe. Und was ist dann deine Reaktion? Ja. Lobpreisanbetung, ihm zu danken. Und ganz ehrlich, und ich nehme mich auch nicht aus. Also ich darf da auch immer noch weiter lernen. Aber wie oft beten wir von irgendwas? Oh Herr, mach doch das und mach doch das. Und am nächsten Tag, oh Herr, und du siehst doch und ja, mach doch das. Wieder das Gleiche und so weiter und so fort. Da ist kein Erwarten da drin, da ist kein Verlangen da drin, da ist kein, ja, wir sollen das Himmelreich an uns reißen, wir sollen das an uns reißen, das ist kein Gebet, das ist lau, ja, das ist geplüstert, genau. Das bringt nichts, ihr Lieben, das bringt einfach nichts. Ich nehme mich nicht aus. Auch ich muss mich an meiner Nase packen. Wenn ich schon um irgendwas bete, dann mach's mit. Wow, da ist Herz da dahinter. Ich will es wirklich, ja. Wenn ich meinen Sohn angucke, der wirklich was will, der lässt nicht locker. Der reißt mich an Ding da am Arm und penetriert mich so lang, bis ich irgendwann mal Ja sag. Ja, und was sind wir? Wir sind auch seine Kinder. Und wir sagen, oh, Herr, oh, ist wieder nicht passiert. Da können wir uns reinsteigern. Ist wieder nicht passiert. Oh, wie schlimm ist das? Oh, Herr ist nicht für mich, er ist gegen mich. Und er hat mich wieder nicht erhört. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Ja, falls ihr euch wiederfindet, ich kann euch beruhigen, ich finde mich da drin auch wieder. Ja, aber wir dürfen da drin wachsen und deswegen ist es auch nicht nur eine Ermutigung für euch heute Morgen, sondern auch eine Ermutigung für mich heute Morgen. Wir müssen dranbleiben, wenn Lauheit hat nichts mehr in unserem Leben zu suchen, ja. Wenn du was willst, dann bleib penetrant dran, ja. Herr, ich habe es empfangen. Und wenn du dran bittest, ja, dann sag, wow, es ist da. Ja, wo ist es denn? Ich sehe es noch gar nicht. Egal, es ist Realität für dich. Und dann fängt es an, dann fängst du an zu danken, dann fängst du an mit Lobpreis zu machen. Und das ist Glauben in die Tat umgesetzt. Ja, wenn du betest, Herr, ich danke dir, dass, oder Herr, ich bitte dich darum, dass, was weiß ich was, dass mein Symptom weggeht oder was auch immer, oder dass mein Bankkonto wieder gefüllt ist oder dass ich da Gunst habe oder was auch immer, ja, dann geh nicht gleich wieder zum Nächsten. Und wenn du gerade gebetet hast, geh nicht gleich wieder zum Nächsten und sag, ich weiß auch nicht, ob das klappt. Oh, ich weiß auch nicht. Und eigentlich geht es mir voll schlecht. Und das ist, und ich, ja, wie auch immer, sondern deine Reaktion ist es. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du Schulden hast oder irgendwas und jemand tilgt deine Schulden, wie ist deine Reaktion? Also du siehst es auf deinem Bankkonto. Wie ist deine Reaktion? Du freust dich. Du freust dich und dankst Gott. Im besten Fall machst du noch Lobpreis und sagst, Herr, danke. Du hast es gesehen auf deinem Konto. Aber diese Reaktion, wenn du wirklich glaubst, und das ist göttlicher Glauben, wenn du wirklich glaubst, ist deine Reaktion, obwohl du es noch nicht siehst, du hast nur angefangen zu beten und deine Reaktion ist, danke, und du flippst eigentlich voll aus, ja, weil du hast es empfangen in diesem Moment. Das muss unsere Reaktion sein. Das ist göttlicher Glaube. Ja, wir dürfen wachsen. Wir dürfen da wirklich wachsen. Aber Gott möchte es so sehr, dass wir wachsen. Weil der Glaube ist so wichtig. Glaube hat was mit Vertrauen zu tun. Und deswegen sagt auch Gott, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Ich meine, wir leben hier eine Beziehung mit Gott. Eine Liebesbeziehung mit Jesus leben wir. Und wenn du deinem Partner nicht vertraust, was ist das für eine Beziehung? Es ist keine Beziehung, ja, es ist nicht. Und deswegen möchte Gott dieses Vertrauen von uns haben. Und er möchte es ja nicht zu unserem Nachteil haben, sondern er sagt, vertrau mir doch einfach, ich tue es doch für dich, ich mach's doch für dich. Weißt du, kleine Kinder, seid wie die kleinen Kinder, die vertrauen ihren Eltern blind. Wenn sie größer werden, irgendwann nicht mehr, aber oder meistens nicht. Ja, aber die kleinen Kinder, die vertrauen ihren Eltern blind. Du sagst zu dem, komm, spring runter, ich fang dich. Das Kind springt. Das macht es blind. Warum? Weil es dieses blinde Vertrauen zu seinen Eltern hat. Und genau so sollten wir auch das blinde Vertrauen zu unserem Gott haben. Gott meint es gut für dich. Gott liebt dich so, so, so, so sehr, wie wir es uns niemals vorstellen konnten oder können. Und das sollte auch unser Fundament sein. Diese Liebe, Jesus einfach, auf ihn zu schauen, auf ihn zu blicken und zu sagen, ja, du machst es gut, Herr. Du machst alles super, perfekt, genial. In Jakobus 2, Vers 14 heißt es noch, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Hier geht es um die Errettung. In einer anderen Stelle in Jakobus 2, Vers 17 heißt es nur, genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Glaube ohne Werke ist tot. Er verlischt einfach. Ja? Das heißt nochmal, du kannst Glaube ausdrücken, aber wenn er nicht in einem Werk endet, sei es Freude, sei es Lobpreis, sei es Dank, sei es, ich hab's, dann ist er tot. Das verlischt einfach, das vergeht. Da passiert nichts. Und dann wundern wir uns, warum manche Dinge nicht funktionieren, die so im Wort steht oder stehen. Ja? Aber wir leben diesen Glauben nicht wirklich. Wir leben diesen göttlichen Glauben, den Gott haben möchte. Den leben wir nicht voll aus. Wir erleben schon immer kleine Dinge. Gott ist ja auch gnädig und im Wort heißt es auch nur ein Senfkorn. Ja, habt Glauben wie ein Senfkorn, sagt Jesus. Und ihr werdet Berge versetzen. Jesus weiß es ja. Ja, und Jesus kennt uns ja. Aber trotzdem müssen wir dranbleiben und dürfen wir dranbleiben, immer mehr in diesem Glauben zu wachsen, immer größer zu werden in diesem Glauben, immer uns mehr zu füllen mit seiner Liebe. Und daraus letztendlich entsteht ja auch dieser Glaube immer mehr, aus dieser Liebe heraus. Wenn du jemanden nicht kennst, ne, wirst du dem vertrauen, wenn einer auf der Straße dir begegnet, ein Fremder, und sagt, ich habe hier das und das und mach das und das und dann wird das passieren, wirst du erstmal sagen, ich kenne dich doch gar nicht. Ich kenne dich nicht. Also sollte die normale Reaktion vielleicht sein. Gibt auch andere. Aber meistens enden die irgendwo da, wo sie nicht sein wollen. Du vertraust jemanden blind, den du kennst. Und deswegen ist es so wichtig, das Wort zu lesen, ihn immer besser kennenzulernen, besser mehr reinzugehen, Meditation, mit ihm zu sprechen. Gebet ist ja auch Sprechen mit Gott, ja, auch wichtig, genau. Und deswegen, lerne ihn besser kennen. Umso mehr du ihn kennst, desto mehr steigt dein Glaube. Da in dieser Ausgießung, ja, ich habe schon mal erzählt, ist Jesus mir begegnet, der mir einfach nochmal neu gesagt hat, wirklich in so einer Vision, wie sehr er mich liebt, und es ging von Herz zu Herz und es hat bei mir einfach auch nochmal was gemacht. Es hat mich im Glauben eine Stufe weitergebracht, zum Beispiel. Ja? Und so ist es auch, wenn du immer mehr mit ihm verbringst, er begegnet dir, du merkst, er ist da und es bringt dich im Glauben immer weiter und weiter und weiter und du wächst und wächst und wächst und wächst. Deswegen, egal wo wir heute stehen, die Ermutigung ist, weitergehen, reingehen, tiefer reingehen. Da ist mehr, da ist noch lange nicht zu Ende. Ja? Wir haben jetzt gerade immer das Weltall gehört, das hört einfach nicht auf. Da ist so viel zu entdecken, so viel ist auch bei Gott zu entdecken. Ja, da ist wahrscheinlich das Weltall noch ein Klacks dagegen. Und wenn wir uns in der Bibel angucken, zum Beispiel Abraham, wurde ja auch der Mann des Glaubens auch genannt, ja, Freund Gottes. Wie? Gott hat zu ihm gesagt, opfer deinen Sohn, den einzigen Sohn, der hatte. Und er ist wirklich so weit gegangen, Abraham, und hat Gott geglaubt. Er hat ihn sogar schon auf den Altar gelegt. Und es ist, also diejenigen, wo Eltern sind, die wissen, wie hart das ist, ja, seinen eigenen Sohn oder Tochter auf den Altar zu legen und wirklich zu sagen, ich glaub dir, Herr. Ich glaub dir. Und Abraham hat gesagt oder hat sich gedacht, selbst wenn ich ihn umbringen müsste, Gott ist so gut, er würde ihn wieder von den Toten auferwecken. Ja, das war sein Gedanke. Weil Gott ist nicht schlecht, Gott ist nicht schlimm, Gott will nichts Böses von dir. Also du musst jetzt nicht Angst haben, dass Gott von dir verlangt, deinen Sohn zu opfern oder deine Tochter. Und trotzdem will Gott, dass du auch in diesem Punkt, auch das habe ich jetzt einfach gerade vom Heiligen Geist, ich glaube hier oder auch am Livestream sind einige, die einfach auch ihre Kinder loslassen müssen und sagen, Herr, ich krieg's nicht hin, Herr, übernimm du das Thema Erziehung, übernimm du das Thema, ja, du siehst gerade, wo mein Kind ist, in welcher Situation auch es ist. Herr, ich glaube dir, du machst das Beste daraus. Danke, Herr, dass du da jetzt eingreifst, ja. Lass da einfach ihn rein, lass ihn da rein wirken, ja. Und ich setze das jetzt wirklich frei in Jesu Namen und ich danke dir. Das hatte ich nämlich gerade den Eindruck, dass es da Eltern gibt, wo ihre Kinder gerade so Schwierigkeiten haben, ja. Und ich danke dir, Herr, ich setze das jetzt frei, dass du da eingreifst, dass du da reingehst. Ich danke dir, Herr, dass du wirklich die Töchter und die Söhne, um das es heute geht, ja, da gerade, ich danke, dass du sie berührst, Herr. Ich danke, dass du sie mit deiner Liebe touchst. Ich danke dir, Herr, dass es jetzt wirklich lebensverändernd für sie ist, Herr, dass sie umkehren, den Weg mit dir gehen. In Jesu Namen, Herr. Amen. Amen. Danke, Herr. Genau, du sagst jetzt vielleicht auch, wenn wir jetzt so viel mit Glauben haben, Herr, schenk mir mehr Glauben. Ja, schenk mir diesen Glauben. Ich kann dich beruhigen, du hast Glauben. Weil sonst würdest du nicht hier sitzen. Ja, wenn du nicht glauben würdest, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wenn du nicht glauben würdest, dass Gott dir begegnen kann, wenn du nicht glauben würdest, ja, dass da irgendwie was ist, dann würdest du heute Morgen nicht hier sitzen. Das heißt, du hast schon mal diesen göttlichen Glauben bekommen. Er ist in dir. Er ist in dir. Aber diesen Glauben gilt es, mehr Freiraum zu geben. Ja, da drin ja, das ganze Potenzial dieses göttlichen Glaubens letztendlich da in dir ist, zum Vorschein zu bringen, indem du ihn besser kennenlernst und seine Liebe. Genau, wie gesagt, in der Bibel heißt es, allein ein Senfkorn reicht aus, um Berge zu versetzen. Nur ein Senfkorn, wie ein Senfkorn. Wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, und das Senfkorn ist wirklich nicht groß, deswegen vergleicht sie auch Jesus extra mit einem Senfkorn. Allein dieser kleine Glaube reicht aus, um Berge zu versetzen. Und wir, was machen wir ab und an? Ich erzähle jetzt einfach von uns, ja, von mir. Nicht gerade, also ich habe mich gesteigert, aber vor längerer Zeit, sage ich jetzt einfach mal, wenn du mal ein bisschen was hast, ein paar Symptomchen hast, die wirklich nicht schlimm sind, ja, dann ist schon, boah, ich kann nicht arbeiten gehen, ich kann nicht das tun. Statt dass wir aufstehen, im Namen Jesus diesen Symptomen sagen, sie müssen weichen, unsere Stellung einnehmen, gehen wir zurück in unsere Wohlfühleckchen, es ist ja auch mal schön, sich bedienen zu lassen vielleicht oder keine Ahnung, oder auch mal, ja, so ein bisschen seine Seele rauszulassen, oh, mir geht's so schlecht, wo sind die ganzen Leute, die mich mal ein bisschen bemitleiden hier und so weiter. Ja, es ist schön für unsere Seele mal, ja, aber ich sag dir, du hast mehr davon, wenn du aufstehst und sagst, im Namen Jesus muss jedes Symptom weichen, ich gehe jetzt vorwärts, ich lasse das nicht zu, Jesus ist für all meine Krankheiten gestorben, auch für das Schnüpfchen und für das andere Ding, ja, und so weiter und so fort. Bei dem kann man ja mal anfangen, sein Glauben, ja, du musst ja nicht gleich mit dem Allerschlimmsten anfangen. Ja, kannst du mal anfangen, dein Glauben wachsen zu lassen. Und du wirst sehen, wenn du aufstehst, wenn du sagst nein, wenn du wirklich im Glauben es annimmst, dass Jesus für deine Krankheit gestorben ist, wenn du wirklich annimmst, dass du aus Gott geboren bist und eigentlich gar nicht krank sein kannst, wenn du das wirklich annimmst und sagst nein, ich lasse es nicht zu, ich gehe weiter, da wird ein Switch kommen, weil Glaube funktioniert. Richtiger Glaube funktioniert, sonst hätte Gott niemals die Welt erschaffen. Sonst wären wir heute gar nicht da. Er hätte auch kein Weltall erschaffen. Richtiger Glaube funktioniert. Und das kannst du hochtreiben bis keine Ahnung was. Okay? Ich sag dir nur ein Tipp bei dem Ganzen. Sobald Angst reinkommt, sei bitte vorsichtig. Ja? Angst zerstört jeden Glauben. Also geh nicht ans Äußerste, sag jetzt, da, ich habe jetzt da eine schwere Krankheit in irgendwas und ich gehe jetzt nicht zum Arzt, weil ich habe ja den Glauben. Wenn du den Glauben wirklich hast, ist alles gut. Aber sobald Angst reinkommt und du merkst, oh, dein Glaube ist nicht mehr da, ja, dann lass dir helfen. Lass dir helfen, weil sonst Angst zerstört den Glauben. Und sobald Angst da ist, ist fertig. Ja? Dann ist kein Glaube mehr da. Glaube, göttlicher Glaube heißt, du zweifelst nicht, du bist dir hundertprozentig sicher, egal wer dir was sagt, ob es der Arzt dir sagt, der Banker dir sagt oder wer auch immer dir sagt, das toucht dich gar nicht, weil du bist fester Überzeugung, dass es da ist. Und wenn du weißt, du bist einer festen Überzeugung, dass es da ist, dann kann dir jemand sagen, was er will, es tangiert dich einfach nicht. Und das ist dieser Glauben. Sobald aber Angst reinkommt, Zweifel reinkommt, ist es kein Glaube mehr. Ja? Und auch da, wir dürfen wachsen. Wir dürfen wachsen. Aber, wie gesagt, wir dürfen auch genauso zum Arzt gehen. Also Gott benutzt auch Ärzte. Also es ist jetzt nicht so, dass du nicht mehr zum Arzt gehen darfst, sondern du kannst auch den Glauben dran haben, dass der Arzt dich heilt. Auch das ist eine Möglichkeit. Ja? Deswegen ist es immer wichtig, auch mit dem Heiligen Geist da auch zu gehen und zu gucken, was möchte Gott. Ja? Vielleicht gehst du zum Arzt und du bekehrst den Arzt dadurch noch. Ja, dann ist es auch in Ordnung und du bist danach gesund. So what? Ja, du hast deinen Glauben gelebt. Ja, es ist nichts Verwerfliches dran. Aber wichtig ist, teste es wirklich immer, sobald Zweifel und Ängste kommen. Ja, solltest du mal gucken, irgendwas stimmt nicht. Genau. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Das hat man vorher. Ne? Ohne Glauben ist es unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er sie belohnen will. Und ich möchte, das hat man vorher, ich bin vorher auf den Glauben eingegangen und der letzte Teil heißt, dass er sie belohnen möchte. Ja? Es gibt viele Christen, auch noch wahrscheinlich ihr nicht, aber ich komme daher, die immer noch gedacht haben, wenn ich mich jetzt ganz Gott hingebe, ihm ganz vertraue, wie wird dann mein Leben? Das wird SCH... Weil, wow, der meint's so nicht gut mit mir und ich muss das halten. Partys darf ich keine mehr feiern, das darf ich nicht mehr machen, das darf ich nicht mehr machen und das ist doch kein Leben. Das macht doch keinen Spaß mehr. Nein. Ich wurde eines Besseren belehrt zum einen, ja. Also, umso mehr ich das Weltliche loslasse, desto glücklicher bin ich. Gott meint es gut mit dir. Gott meint es einfach gut mit dir. Gott meint es in deinen Finanzen gut mit dir, wenn du ihm vertraust. Gott meint es in deiner Ehe gut mit dir. Gott meint es bei deinen Kindern gut mit dir. Gott meint es in deinem Job gut mit dir. Gott meint es einfach gut mit dir. Wenn du es ihm überlässt, wirst du merken, dass es nicht nur gut macht, sondern er macht es super gut, perfekt, ausgezeichnet. Es gibt kein Wort da dafür. Er setzt nämlich immer eins drauf. Er wird uns belohnen. Belohnen heißt, du hast alles, was du brauchst und du kriegst noch mal eins drauf. Das ist Belohnen. Belohnen ist nicht, du bist bettelarm und du kriegst ein kleines Brotkörnchen. Das ist nicht Belohnen. Belohnen ist, dir geht's gut und du kriegst noch mal eins drauf. Und das ist Gott. Gott möchte, dass es dir gut geht und du kriegst noch mal eins drauf, weil er, also nicht drauf, nicht im negativen Sinne, verstehe mich nicht falsch, sondern du kriegst noch mal was Positives drauf, damit du einfach rausgehen kannst in die Welt, ja, damit du mit einem Lächeln, mit einer Stärke rausgehen kannst und sagen kannst, hey, ich kenne da jemanden. Ich kenne da jemanden, der ist für dich da. Ich kenne da jemanden, der ist gut. Ich kenne da jemanden, der meint es auch gut mit dir. Ich kenne da jemanden, der liebt dich so, so sehr, sehr, ja. Willst du ihn auch kennenlernen? Willst du ihn auch kennenlernen? Halleluja, das ist Gott. Das ist Gott. Und nicht, ich schlag dir eins drauf. Halleluja. Hebräer 10, Vers 38, der Gerechte wird aus Glauben leben. Du bist bei deiner Wiedergeburt zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Da kannst du nichts dran ändern, das ist einfach so. Ja, da kannst du dich auch nicht so fühlen oder kannst du auch sagen, blablabla. Es ist einfach Fakt. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, steht im Wort, ja, weil es Jesus für dich getragen hat. Und deswegen, der Gerechte wird durch Glauben leben. Wir als Söhne und Töchter sollten, dürfen in diesem Glauben wandeln und leben. Und dann wird Gott uns das Ganze geben. Jetzt wäre es ja einfach, wenn es da nicht noch diese Zweifel, von denen ich vorher gesprochen habe, gegeben hätte. Diese Symptome vielleicht im Körper, diese Aussage vom Arzt und so weiter und so fort. Wisst ihr, es gibt halt in dieser Welt auch noch den Teufel. Und was dem Teufel gar nicht schmeckt, ist, wenn du im Glauben wandelst. Das kann er gar nicht haben, weil alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wenn du in diesem Glauben wandelst, dann hat der Teufel ein Problem, nämlich dich. Ja? Er hat ein großes Problem. Also es ist sein größtes Problem, weil er hat keine Macht mehr über dich. Er hat nichts mehr in der Hand. Das heißt, du kannst mit ihm machen, was er will. Du kannst alles mit ihm machen. Es gibt keine Grenze, weil du stehst drüber. Ja, das Traurige ist aber heutzutage bei vielen Christen, bei uns und auch bei mir, sage ich auch, ich finde es traurig, dass ich es ab und zu trotzdem noch zulasse, dass nicht ich mit ihm mache, was er will, sondern dass er mit mir machen kann, was er will. Und da muss ein Stoppschild hin. Ja, er hat kein Anrecht an dir. Er hat kein Anrecht an deinen Sachen. Er hat kein Anrecht an deinem Job. Er hat kein Anrecht an deinen Kindern. Er hat kein Anrecht an deiner Gesundheit. Er hat kein Anrecht an deinen Finanzen. Es hat er nicht mehr. Jesus hat ihn besiegt. Er ist besiegt. Und er kommt trotzdem. Ja, im Wort heißt es, er sucht. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er sucht sich's aus, wen er verschlingen kann. Er sucht, welcher Christ geht denn jetzt nicht so richtig im Glauben. Wen kann ich denn schnappen? Ja, er ist wie ein brüllender Löwe, beugt sich vor dir auf und sagt, boah, ich bin riesig, ja, dieses Problem ist riesig, das wirst du nie bewältigen, du wirst untergehen an diesem Problem. Ich sag dir, nein, Gottes Wort sagt, du wirst leben, und zwar in Fülle wirst du leben, in Fülle wirst du leben. Das sagt das Wort Gottes aus. Und das muss unsere Einstellung sein. Das muss unser, der erste Gedanke, wenn sich irgendeine Herausforderung vor dir aufbäumt, wie ein brüllender Löwe und versucht, dich zu verschlingen, dich ganz reinzuziehen, ist deine erste Reaktion. Stopp. Stopp. Du nicht. Du nicht. Im Namen Jesus, ich gehe gegen das oder das vor. Im Namen Jesus, ich spreche da göttliche Ordnung rein oder was auch immer. Ja, aber stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Nicht du verschlingst mich. Ja, sondern ich gehe meinen Weg und verdränge dich. Ich gehe meinen Weg weiter, was Gott für mich vorhat. Ich nehme das Land ein und lass mich nicht von dir aufhalten durch irgendwelche Sachen, sondern ich gehe voran, weil Jesus mit mir vorangeht, weil er in mir lebt, weil er der Größere ist. Und wenn der Größere für dich ist, wer kann gegen dich sein? Niemand, heißt es im Wort Gottes. Niemand, niemand. Der Größere ist für dich. Also geh voran und lass dich nicht mehr aufhalten. Lass dich nicht ablenken von dem ganzen Zeug, was der Teufel dir da hinknallt. Ja, und ich sage nicht, dass es, und da kommen wir an den Punkt, ich sage nicht, dass es einfach ist für deine Seele. Ja, deine Seele wird sich noch, die wird sich aufbäumen, die wird reagieren, die wird, keine Ahnung was, im schlimmsten Fall kriegst du Panikattacken und was weiß ich was alles. Ja, das ist deine Seele. Aber da, auch da müssen wir unserer Seele sagen, Ruhe. Komm mal zur Ruhe, liebe Seele. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Es wird alles gut, weil es Gott sagt, du wirst als Sieger aus der Situation herausgehen. Gott hat gesagt, wir gehen durch Herausforderungen, sagt er im Wort. Aber er hat auch gesagt, du wirst als Sieger aus dieser Herausforderung rausgehen. Deswegen beruhig dich mal, liebe Seele. Komm mal ein bisschen runter. Komm runter. Komm runter. Weißt du, wenn du, und das ist das, ja, wo wir reinkommen müssen. Wenn du im Natürlichen weißt, wow, da stehen jetzt 10.000 Mann hinter mir und da geht nichts schief, weil ich habe alles. Na, vor mir sind nur 10 Mann und hinter mir sind 10.000 Mann. Na, da machst du dir gar keine Gedanken, gar keinen Zweifel, dass es nicht gehen würde mit diesen 10 Mann, ja, die zu besiegen. Aber im Geist steht Gott hinter uns, der Größte, der Allergrößte. Das sind 10.000 Mann, ein Witz da dagegen, ja. Und wir zweifeln trotzdem oft an Gott, statt dass wir mal am Teufel zweifeln würden. Wir machen die Macht des Teufels größer als die Macht Gottes. Ja? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich bin dran zu lernen noch. Aber gewisse Situationen gibt es, wo wir dem Teufel mehr zutrauen, als dass wir Gott zutrauen. Das ist aber falsch. Ja? Das ist falsch. Aber vielleicht erkennt ihr euch, vielleicht erkennt ihr gerade auch Situationen bei euch selber, wo es euch so gegangen ist, wo ihr Situationen einfach größer gemacht habt, als dass ihr Gott gemacht habt. Aber Gott ist größer und das dürfen wir wissen. Gott ist mächtiger und das dürfen wir wissen. Gott ist stärker als alles auf dieser Welt. Und er liebt dich und er ist für dich. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Er liebt dich. Er hält dich in seiner Hand. Er hält dich. Kannst du noch sagen, ja, warum, Christian, passieren mir dann solche Sachen? Warum habe ich dieses oder jenes? Warum passieren dir solche Sachen? Herausforderungen passieren. Warum habe ich solche Sachen vielleicht gerade? Herausforderungen sind da, auch gegebenenfalls mal Symptome sind da. Aber ich kann dir eins sagen, wenn du mit Gott weitergehst, löst sich die Herausforderung auf, löst sich diese Symptome auf, es löst sich auf und es wird zum Guten. Das kann ich dir sagen. Warum? Weiß ich nicht, warum es gerade so ist. Vielleicht ein Angriff, vielleicht irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber ich kann dir eins sagen, du gehst als Sieger heraus. Du gehst als Sieger heraus, weil es das Wort Gottes sagt. Das kann ich dir sagen. Deswegen, nochmal die Ermutigung. Lasst uns dranbleiben. Du und ich sind Kinder Gottes, des Allmächtigen, des Höchsten. Er liebt dich. Ja, er liebt dich. auch wenn du vielleicht einen Fehler begangen hast, auch wenn du gestern einen Fehler begangen hast. Er liebt dich. Jesus ist für alle deine Sünden gestorben am Kreuz. Er liebt dich genauso. Und das heißt nicht, dass dann irgendwas vom Wort Gottes, dass du nicht mehr die Gerechtigkeit Gottes bist, dass du nicht mehr ein Kind Gottes bist, dass irgendwas von seinen Verheißungen weggenommen wird. Nein! Ein für alle Mal, nein! Früher musste man Stiere opfern und so weiter. Immer wieder. Das ist vorbei. Jesus ist ein für alle Mal für dich, für deine Sünden gestorben. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was du dazu oder wegnehmen könntest. Es liegt nicht an dir. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade. Und das gehört dir. Lass dich da nicht mehr vom Teufel in die Irre führen. Du bist ein Kind Gottes, geliebt von Gott. Und er sagt, mein geliebtes, kostbares Kind, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Halleluja, Halleluja. Genau. Zum Schluss nochmal kleine Glaube praktischer. In Matthäus 7, Vers 8 heißt es, denn jeder, der bittet, empfängt. Hab diese Empfangshaltung. Ja, wir sind, teilweise kommt es mir auch so vor, also nichts, versteht mich nicht falsch, beten ist wichtig, beten ist gut. Ich will nichts gegen beten sagen. Es ist super, wenn du im Gebet auch verbleibst, es ist gut, super, wenn du Fürbitte machst. Aber hör nicht auf beim Beten. Du musst auch mal auf Empfangsstellung gehen. Ja? Du kannst 20 Stunden lang beten, aber wenn du nicht auf Empfangshaltung gehst, ja, was wir vorher hatten im Glauben, was soll passieren? Was soll passieren? Genauso wichtig ist es auch mal, Gott zu hören. Ja, du kannst 20 Stunden beten und sagen, so, ich bin jetzt fertig und jetzt gehe ich aus meinem Kämmerchen raus. Und Gott sagt, hey, warte doch mal, ich wollte dir auch noch was sagen. Ja, also beten ist super gut, aber es ist ein Austausch. Beten ist ja. Und wenn du was bittest, dann hast du auch die Erwartungshaltung, was zu empfangen. Wenn mein Sohn mich um irgendwas bittet, dann kommt er mit der Erwartungshaltung, dass er auch was bekommt. Und so sollten wir auch reingehen. Beten ist nicht nur bla bla bla bla bla bla blub, sondern beten ist ein Austausch mit Gott. Beten ist auch, ihn mal reden zu lassen. Beten ist auch mal auf seine Antwort zu warten. Beten ist auch mal zuzuhören, was er denn uns zu sagen hat. Beten ist nicht nur reden. Sondern beten ist Beziehung, ja. Wenn du deinen Ehepartner 20 Jahre lang nur noch voll quatscht, ja, und er nie was sagt, wirst du am Schluss gucken, oh, er weiß ja alles über mich, aber ich weiß gar nichts über ihn. Aber du musst dir keine Sorgen machen, dass Gott nicht alles über dich wüsste. Du musst ihm nicht alles immer, ja genau, du kannst ihm alles erzählen, aber er kennt dich bis ins kleinste Detail, er hat dich erschaffen. Hör doch lieber mal zu, was Gott dir zu sagen hat, ja. Das ist wichtig. Genau, also wichtig einfach auch nochmal jetzt gegen Ende, Empfangshaltung. Empfangshaltung. Und auch nochmal, auch wenn ich es schon erzählt habe, ich möchte es nochmal ganz kurz erwähnen. Lasst bitte Taten folgen. Ja, ich weiß, es ist für unsere Seele nicht immer so einfach, aber ich habe schon oft erlebt, du betest für jemanden, was weiß ich, 2 Tage später oder vielleicht auch schon 10 Minuten später hörst du es bei jemand anders, wenn du da wieder vorbeigehst und dann sagt er, boah, das ist so schlimm ich weiß nicht, wie sie es ändern soll. Du hast gerade mit jemandem gebetet, du hast gerade es freigesetzt, du hast gerade die Heilung reingesprochen, ja, und wenn er dann 10 Minuten später derjenige oder diejenige wieder was ganz was anderes spricht, dann weißt du, er hat es nicht empfangen. Er hat es einfach nicht empfangen. Und es ist jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, boah, wie schlecht da irgendjemand ist, ja. Es ist in manchen Situationen auch gar nicht so einfach. Aber ich möchte einfach euch die Ermutigung heute Morgen zusprechen. Wenn jemand für euch betet, dann glaubt auch, dass ihr es empfangen habt. Dann lasst auch die Reaktion, eure Worte. Ja, eine Reaktion ist auch, was ihr danach sprecht. Wenn du gerade für jemanden betest und sagst, ja, und ich setze das jetzt frei und du wirst diese Schulden aufgelöst haben oder du wirst übernatürlich was bekommen, weil du gerade den Eindruck hattest, ja, weil es wirklich so ein Rema-Wort war von Gott. Und er dir nach dem Gebet sagt, ich weiß nicht, wie ich über die Runden komme, ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Dann weißt du ganz genau, ist nicht angekommen. Da war der Glaube nicht da. Und wie gesagt, keine Verdammnis, es ist eine Ermutigung. Fangt einfach mal an, anders zu denken. Fangt einfach mal an zu denken, dass es Gott gut meint. Fangt einfach mal an zu denken, dass Gott euch liebt. Fangt einfach mal an, dass Gott euch belohnen möchte. Fangt einfach mal an, dass Gott größer ist als der Teufel. Fangt einfach mal an zu denken, ja, und das spreche ich alles zu mir, wenn ich sage, fangt einfach mal an. Fangt einfach mal an, ja, es zu leben, diesen Glauben. Lebe diesen göttlichen Glauben und es wird sich nichts vor dir aufbeugen können. Jede Mauer wird durchbrochen. Alles, was da ist, ja, jede Herausforderung, wirst du als Sieger erleben, wenn du diesen Glauben lebst. Und genau das ist es, was Gott für uns möchte. Das ist genau das, was er für seine Kinder möchte. Er möchte, er hat viele, was ist die Mehrzahl von Jesus? Jesus, keine Ahnung. Er hat viele, viele jetzt auf der Welt. Es gibt nicht nur einen, sondern er lebt in uns, ja. Deswegen ist er in den Himmel gegangen. Deswegen ist er jetzt im Himmel und wir sind da, weil er lebt durch uns. Und es ist jetzt nicht nur einer, sondern es sind ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viele auf dieser Welt. Und er möchte, dass wir genau so wandeln wie er auf dieser Welt. Und er hat den Sturm geboten und er wurde still, ja. Für ihn war nichts unmöglich und das gilt für dich und für mich. So wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Halleluja. Und die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass wir endlich aufstehen, dass wir unsere Stellung einnehmen. Da lechzt die Schöpfung danach. Wann endlich? Wann endlich? Wann endlich sehen sie es? Wann endlich haben sie es in sich? Und ich glaube wirklich, ihr Lieben, ich glaube wirklich, dass jetzt die Zeit ist, wo Gott uns noch mehr zurüsten möchte, wo Gott uns noch mehr reinbringen möchte, wo Gott uns sagt, hey, komm, steht auf, wo er uns nicht irgendwas drüber deckelt, sondern wo er sagt, wo er uns in den Herzen berührt und sagt, wow, komm, da ist mehr für dich, da ist mehr für dich, da ist mehr. Ja, aber es liegt auch an dir und an mir aufzustehen und zu sagen, ja, Herr, wirke du durch mich. Ja, Herr, benutze du mich. Ja, Herr, ich will es erleben. Ja, das Zeichen und Wunder ein Alltag werden in meinem Leben. Halleluja. Manchmal dauert es auch kurz, dass man es sieht. Auch das sei noch zum Schluss gesagt, ja. Beispiel in der Bibel, ja. Als Jesus den Feigenbaum verfluchte, ja. Der war nicht sofort verdorrt. Sondern die kamen am nächsten Tag, kamen sie wieder vorbei und sie sahen, der Feigenbaum ist verdorrt. Und ich habe das einfach so, ab und zu dauert es auch ein bisschen. Fang nicht an, den Samen, das Gebet, irgendwie auszugraben, zu zweifeln, ja, und wie wenn du einen Samen in die Erde steckst und es jeden Tag ausgräbst, ja, wird nichts draus werden, weil irgendwann ist es kaputt. Da wird nichts draus wachsen. Manchmal dauert es auch Tage, Wochen, vielleicht auch mal länger. Es geht aber auch ab und zu sofort. Wir wissen es nicht, wann es ist, wir wissen es nur, dass es so ist. Und das ist Glaube. Das ist göttlicher, göttlicher Glaube. Gott ist wirklich ein Glaubensgott. Ja? Er wirkt durch Glauben und er erwartet das einfach auch von uns, weil wir sind seine Natur. Wenn wir nicht in diesem Glauben gehen, gehen wir gegen unsere Natur. Wir sind aus Gott geboren, nicht aus einem vergänglichen, sondern aus einem unvergänglichen Samen, dem Wort Gottes. Dein Geist ist daraus geboren. Ja, das ist, oh, Gott ist Gottes DNA ist in deinem Geist. Und um diesen Freiraum zu geben und um dieses Wirken zu haben, wie es Jesus hatte, müssen wir auch diesen Glauben leben. Ja? Und Jesus hat, wie gesagt, er hat nicht gezweifelt. Die Männer, Frauen in der Bibel, sie haben nicht gezweifelt, wo wir die Wunder lesen. Ja? Mose hatte nicht gezweifelt, wenn er den Stab gehoben hat. Und das Meer wurde geteilt. Er hat gesagt, nein, Herr, ich nehme diesen Stab nicht. Nein, das kann doch gar nicht gehen. Ich mache das nicht. Hat er nicht gesagt, sondern er hat es getan, was Gott ihm gesagt hat. Er hat darauf vertraut, was Gott ihm gesagt hat und das Meer hat sich geteilt. Die Sonne blieb stehen, wir lesen in der Bibel, die Sonne blieb stehen, sie ging nicht unter. Wasser wurde zu Wein, Krankheiten wurden geheilt, ja, Jesus war da, alle wurden geheilt, Tote standen auf, Brot wurde vermehrt. Jesus, Petrus sind auf dem Wasser gegangen, Dämonen sind ausgetrieben worden, Mauern stürzten ein in Jericho. Feuerofen hatten keine Wirkung. Ja, die wurden nicht verbrannt, wo sie im Feuerofen drin waren. Daniel in der Löwengrube, die Löwen waren zahm wie Kätzchen, nichts ist passiert. Das ist nicht normal. Das ist Gott. Und dieser Gott ist für dich. Dieser Gott lebt in dir. Lasst uns unser Denken wirklich erweitern. Lasst uns größer denken. Lasst uns wirklich, ja, wow, denken. Kann der Lobpreis mal nach vorne kommen? Genau. Lasst uns wirklich wow denken. Da ist mehr in uns. Das muss aktiviert werden. Und Gott möchte das wirklich heute Morgen jetzt aktivieren. Und ich möchte einfach mit euch da jetzt noch mal reingehen. Ja, und das wow, da ist wirklich, da sind Zeichen und Wunder bei uns vorprogrammiert. Da ist nichts mehr, wo du irgendwo hingehst und nichts passiert, sondern du wirst Atmosphäre shiften. Wenn du irgendwo reingehst in deinen Job, wenn du irgendwo reingehst mit diesem Glauben, für Kranke betest, ich sag euch, das sind Zeichen und Wunder vorprogrammiert, weil es das Wort Gottes sagt, weil es Jesus uns vorgelebt hat, weil Jesus uns gezeigt hat, da ist was Größeres in dir, nämlich er ist in dir, das ist größer als das, was die Welt hat. Halleluja. Und weißt du, der Teufel will dich klein halten. Er will dich ganz klein halten. Er will nicht, dass du diesen Glauben gehst. Er versucht dir Dinge zu rauben. Ja. Aber lass es nicht zu. Lass es nicht zu. Lass es nicht zu. Fall nicht mehr auf diese Tricks rein von ihm, auf diese Lügen rein. Ja. Fall da nicht mehr rein. Nimm deinen Stand ein. Nimm deinen Stand ein und leb dieses Leben im Glauben für das, was Jesus gestorben ist. Leb es. Er ist nicht umsonst für dich gestorben. Er ist nicht umsonst für dich gestorben. Letztes Mal in der Überleitung hatte ich wirklich, und das bewegt mich immer noch, ja, wo Jesus wirklich, wo er so mir in der Vision gezeigt hat, wie er gestorben ist. Dass er gegeißelt wurde, dass er gekreuzigt wurde, dass er Schmach erlebt hat und so weiter und so fort. Und dann stand er vor jedem Einzelnen von uns und hat gesagt, du warst es wert. Du warst es wert, diese Schmach zu erleben. Du warst es wert, diese Herrlichkeit für dich aufzugeben, damit du in dieser Herrlichkeit leben kannst. Du warst es wert. Nimm es wirklich an. Nimm es wirklich an, dass der Herr des Universums, der Herr des Alles, dass er alles für dich getragen hat, dass er es vollbracht hat. Nimm dieses Geschenk an in voller Fülle. Pack nicht nur ein kleines Geschenkchen aus, sondern pack heute Morgen das ganze Geschenk aus. Dieses vollbrachte Leben, dieses Leben auf göttlicher Weise. Fang es an zu leben. Fang es neu an zu leben heute Morgen. Halleluja. Er ist da. Er ist da. Weißt du, Gott ist dein Papa. Gott ist dein Papa. Die Kraft Gottes lebt in dir. Jesus lebt in dir. Deswegen lasst uns anfangen. Gib niemals auf. Der Glaube ist größer als jede Herausforderung. Er ist größer, egal wo du heute stehst. Egal auch, wenn du heute im Livestream oder hier bist und du hast vielleicht eine Diagnose bekommen. Du hast Probleme mit Kindern in der Ehe oder was auch immer. Ich sag dir eins. Der Glaube ist größer. Er bezwingt jede Mauer. Er durchbricht jede Mauer. Alles. Alles, was dir begegnet oder jetzt gerade begegnet. Der Sieg ist da. Der Sieg ist da. Lass es zu. Lass es zu. Halleluja. Lass uns nochmal aufstehen. Streckt euch wirklich jetzt aus im Lobpreis. Er möchte euch neu füllen jetzt, neue Offenbarungen auch geben. Er möchte euch stärken, ja? Er möchte euch wirklich stärken in diesem Glauben. Weißt du, ich habe gerade wirklich den Eindruck, dass Gott jeden Einzelnen von uns touchen möchte. Und die, die heute vielleicht auch mit Herausforderungen gekommen sind, ja, oder auch am Livestream, wenn du Herausforderungen hast, ja, möchte Jesus dir heute Morgen sagen, du bist Sieger über diese Herausforderung. Du bist Sieger darüber. Weißt du, als ich die Diagnose Krebs hatte, ja, gab es nur noch eine Möglichkeit für mich, nämlich Gott zu vertrauen. Als ich in finanziellen Schwierigkeiten war, gab es nur noch eine Möglichkeit für mich, nämlich Gott zu vertrauen. Ja, es gab keine andere Möglichkeit mehr. Es gab nichts mehr. Ja, und in deinem Alltag, in deiner Situation, es gibt nur eine Möglichkeit. Vertraue Gott und du wirst den Sieg erleben. Sei es in deinem Job, sei es bei deinen Kindern, ja, sei es bei deiner Gesundheit, bei deinen Finanzen, wo auch immer, wo du auch gerade bist, was auch immer da gerade ist, ja, sei es im Dienst oder wo auch immer. Gott ist die Antwort. Gott ist die Antwort. Mach Jesus zu deiner Antwort auf dein Ding. Erhebe ihn. Gib ihm die Ehre. Gib nicht dem Problem die Ehre. Gib nicht der Herausforderung die Ehre, sondern gib ihm die Ehre. Trau ihm zu, dass er stärker ist als dein Problem. Trau ihm zu, dass er stärker ist als deine Krankheit. Trau ihm zu, dass er stärker ist als deine finanziellen Herausforderungen gerade. Trau es ihm wirklich zu und empfange gerade jetzt wirklich diesen Durchbruch in deinem Leben. Da ist Durchbruch in deinem Leben. Da ist Jesus in deinem Leben. Und er möchte nur das Beste für dich. Und zwar genau jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und überall, wo der Teufel jetzt gestohlen hat, ich fordere es zurück. Zehnfach, ja, hundertfach. In Jesu Namen. Ich fordere es zurück. In Jesu Namen. Und zwar jetzt. Halleluja. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt jedem Einzelnen neue Stärke gibst, neue Kraft gibst. Halleluja. Und vor allem auch neue Offenbarung gibst. Ja, Halleluja. Halleluja. Sodass wir wirklich aufstehen im Glauben und ja sagen können, ich kann Bäume mit dir ausreißen. Ich kann alles mit dir. Alles ist möglich, weil ich an dich glaube. Alles ist möglich, weil ich an dich glaube, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke. Weißt du, eins fällt mir gerade noch ein, die habe ich noch. Als David Goliath gegenüberstand, was hat David Goliath zugerufen? Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich deine Leiche deiner Leute, der Philister zu, den Vögeln und den wilden Tieren zum Fraß vor. Denn die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und ich habe das gerade so für dich. Jeder soll erfahren, dass du einen mächtigen Gott hast. Jeder soll erfahren, dass Jesus für dich ist. Jeder soll es erfahren. Und deine Herausforderung ist für heute gestrichen. Ja, da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch in deinem Leben. Halleluja. Weil Gott, der allmächtige Gott, ist für dich. Er ist für dich. Halleluja. ich sehe einfach gerade im Geist, wie wirklich der Heilige Geist so durch die Reihen wie so ein Wind geht, ja. Und er toucht jeden Einzelnen gerade. Er toucht ihn mit diesem Strom. Er toucht ihn mit seiner Liebe. Er toucht ihn und zieht ihn einfach näher zu sich ran. Weiter rein in dieses übernatürliche Leben. In dieses übernatürliche Leben, was eigentlich das normale Leben für uns ist, ja. Er zieht uns weiter ran. Und ich glaube auch wirklich, und das habe ich so gesehen, dass auch gerade in diesem Augenblick auch Heilungen passieren, wo wirklich Gott auch gerade Knochen anrührt, ja, Stärke reinbringt in den Körper. Halleluja, wie Dinge auch, die verschwinden müssen, ja, aus dem Körper, wie Krebs oder irgendwelche Geschwulste oder was auch immer, sehe ich gerade Auflösungen, setze ich frei in Jesu Namen, ja, in Jesu Namen. Krebs und Geschwulste verdorren jetzt in Jesu Namen und lösen sich auf in Jesu Namen. Danke, Herr, du hast es vollbracht am Kreuz. Halleluja, danke, Herr. Dann habe ich gerade auch für jemanden, der im Job gerade noch Schwierigkeiten hat, ja, ich glaube, du stehst kurz vor einer neuen Entscheidung, deinen Job wechseln zu müssen, ja, und du willst es eigentlich gar nicht, aber ich sag dir eins, und das darf ich dir jetzt so weitergeben, weil das hatte ich gerade so stark, ja, Gott hat was Besseres für dich vorbereitet, Gott hat einen besseren Job für dich vorbereitet, wo er dich noch mehr gebrauchen kann, wo du dich noch wohler fühlst, ja, wo dir Spaß macht und wo du auch mehr verdienst. Gott hat es für dich vorbereitet. Das setze ich jetzt frei in Jesu Namen. Danke, Herr. Halleluja. Oh, danke, Herr. Wisst ihr, Gott ist gut. Gott ist gut. Und du brauchst ihn so sehr in deinem Herzen. Weil er ist alles für dich. Ich wollte es vor vielen Jahren nicht glauben. Aber er ist zu meinem Leben geworden. Und er hat mich so glücklich gemacht, wie ich mich nie hätte träumen können. Nie. Niemals. Und er möchte dich glücklich machen, noch glücklicher machen. Halleluja. Halleluja. Ja, Halleluja. Ich habe euch noch einen Bibelvers mitgebracht an der Stelle. Ihr dürft gern stehen bleiben. Und zwar in 1. Johannes 3,1 sagt Gott zu dir persönlich. Nimm es wirklich für dich persönlich. Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat. Nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Und meine Frage ist heute an dich persönlich. Gehörst du zu dieser Welt oder kennst du Gott? Hast du eine persönliche Beziehung zu diesem Vater, von dem wir heute gehört haben, dass wir ihm vertrauen können? Wo wir gehört haben, dass er es gut mit uns meint? Wo wir gehört haben, dass er Heilung für uns hat, Befreiung für uns, Frieden für uns hat? Kennst du diesen Gott persönlich? Kennst du diesen? Kannst du zu diesem Gott Papa sagen? Kannst du zu diesem Gott Papa sagen? Weil er möchte, dass du heute zu ihm kommst. Er möchte dich heute in seine Arme schließen. Und seine Einladung heute ist für dich da. Komm in meine Arme, mein Kind. Komm zu mir. Vertrau mir. Ich will ab heute dein Vater sein. Weil wir es gelesen haben, wenn wir zu dieser Welt gehören, dann leben wir getrennt von Gott. Sowohl heute als auch in dem Tag, wo wir sterben. Wir werden die Ewigkeit von ihm getrennt verbringen. Was bedeutet, dass wir ewig in der Hölle sein werden. Aber wenn wir uns entscheiden zu sagen, Vater, ich will zu dir kommen. Vater, nimm mich mit deinen Armen auf. Vater, nimm alles weg, was mich von dir trennt. Dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Sünden und gibt uns ein neues Leben. Und ich will dich heute fragen, ich will dich heute einladen, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich will diesen Vater kennenlernen. Ich will diese Entscheidung heute festmachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich will zu Gott gehören. Ich will alles loslassen. Ich will mein Leben wirklich Gott unterstellen. Ich will ab heute Jesus nachfolgen. Weil Jesus ist der Weg zum Vater. Keine Religion, keine guten Taten. Nichts bringt dich zum Vater, nur der Sohn. Und der Sohn ist der Weg. Und wenn du heute diesen Weg gehen möchtest, dann ist es ein Gebet, eine Entscheidung, wo du sagst, okay, Herr, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, dass ich mich von dich vielleicht entfernt habe. Weil es gibt auch die Möglichkeit, dass du vielleicht schon mal die Entscheidung getroffen hast in deinem Leben, aber dich von Gott entfernt hast. Ja? Die Stürme des Lebens haben dich vielleicht weggetrieben von Gott. Und du hast diese erste Liebe verloren. Du hast diese Gewissheit verloren, wirklich zu Gott zu gehören. Du weißt nicht, wenn du heute Nacht stirbst, gehöre ich zu Gott? Gehöre ich zu Gott? Wenn du diese Gewissheit nicht in deinem Leben hast, ist heute die Möglichkeit, das wieder zu erlangen, zu Gott zu kommen und sagen, vergib mir, dass ich mich wegbringen habe lassen vom Teufel. Vergib mir, dass ich wirklich ohne dich weitergemacht habe. Oder vielleicht, ja, hast du auch diese Lügen geglaubt vom Teufel? Vielleicht bist du hier und sagst, ja, stimmt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Dann will ich dir heute sagen, heute ist die Möglichkeit, die Gewissheit zu haben, dass Gott dich liebt, dass Gott für dich ist, dass egal was passiert, egal was ja, für Umstände kommen und egal wann du nach Hause gehen wirst, egal wann dein irdisches Leben heute endet, kannst du heute die Gewissheit haben, dass dein Vater auf dich wartet. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dir anbieten, mit dir und für dich zu beten, dieses Gebet zu sprechen, wo du um Vergebung bittest. Und ja, ich möchte dich fragen, möchtest du dieses Gebet sprechen? Dann darfst du diese Hand ausstrecken und ich will mit dir und für dich beten. Auch du am Livestream, aber auch hier. Sei mutig, wenn du es im Herzen hast, ich habe nicht die Gewissheit, was passiert, wenn ich jetzt sterbe. Ich weiß nicht, was passiert. Mag Gott mich, liebt Gott mich, wo komme ich hin? Dann heb deine Hand und ich will mit dir und für dich beten. Sei mutig, weil diese Gelegenheit ist jetzt. Der Tag des Heils ist jetzt, sagt die Bibel. Heute ist der Tag der Rettung. Und wenn du das festmachen möchtest vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du zu Gott gehörst, dass Gott dein Herr und Retter ist, dann heb jetzt die Hand und ich will mit dir und für dich beten. Ja, du kannst auch gerne aus den Reihen rauskommen und einfach hierher kommen und ich bete für dich und mit dir, dass Gott wirklich dir bestätigt, dass du sein Kind bist, dass nichts und niemand dich jemals von seinem Herz wegreißen kann. Heute ist die Gelegenheit, diese Gewissheit zu haben. Heute ist die Gelegenheit, wirklich mit Gott, ja, einfach alles wegzunehmen, was deine Beziehung mit Gott stört. Halleluja. Und auch du am Livestream, wir beten jetzt gemeinsam dieses Gebet und bete du einfach auch mit, weil Gott will auch dir begegnen. Ihr könnt einfach die Augen schließen und nach mir sprechen und sagen, Vater im Himmel, bitte vergib mir alles, was mich von dir trennt. Bitte nimm mich als dein Kind auf. Jesus, komm in mein Leben. Sei der Herr meines Lebens. Ich will dir ab heute nachfolgen. Danke, Vater, dass ich ab heute die Gewissheit habe, wenn ich sterbe, dass ich zu dir komme. Und Heiliger Geist, füll mich jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet hast, dann komm wirklich zu uns noch oder schreib uns eine E-Mail am Livestream. Wir möchten so gern dich kennenlernen, für dich weiterbeten und dir noch was Kleines schenken. Halleluja. Amen. Amen. Ja, und jetzt dürfen wir uns erstmal hinsetzen nochmal. Genau. Und dann dürfen wir eine Sammlung noch einnehmen, weil, wow, wir dürfen jetzt wirklich auch unsere Dankbarkeit und einfach auch nochmal zeigen, ja, Herr, wow, ich danke dir so sehr. Lass dich da einfach vom Heiligen Geist führen. Frag den Heiligen Geist, ja, ist wie beim Gebet, ein Austausch. Frag einfach den Heiligen Geist, was soll ich denn heute Morgen geben? Ja, von nichts bis keine Ahnung was. Genau, frag einfach da den Heiligen Geist, ja, und lass dich da einfach von ihm leiten. Es gehen dann die Eimer rum. Ihr am Livestream habt auch die Möglichkeit zu geben über Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte. Wenn ihr heute vielleicht Geld nicht dabei habt, wenn ihr was auf dem Herzen habt, aber das Geld nicht dabei habt, unter euch liegt eine Verpflichtungserklärung. Genau, auch die könnt ihr ausfüllen und das Geld dann im Nachgang überweisen, wenn ihr das möchtet. Ja, Gott ist einfach genial. Gott ist einfach wow. Ja, und oh, ja, fehlen mir die Worte heute Morgen jetzt schon, weil ja, er ist einfach gut und lasst uns da einfach führen. Genau. Ja, wenn ihr dann die Verpflichtungserklärung ausgefüllt habt oder wisst, was der Heilige Geist gesagt hat, dann können wir die Eimer auch rumgehen lassen. Und es ist immer ein Akt der Freude des Gebens, ja, also nicht, oh, muss ich schon wieder geben, sondern tu es mit Freude oder tu es nicht, genau, dann lieber nicht, aber gib wirklich mit Freude, weil, ja, Gott gibt es dir auch wieder 10-fach, 100-fach zurück. Genau, dann haben wir noch ein paar Zeugnisse, wo ich euch vorlesen darf. Der Bruder, 49 Jahre alt, einer Gloryhaus-Teilnehmerin, hat vor einiger Zeit einen Schlaganfall erlitten und kam ins Krankenhaus. Eine Seite seines Körpers war durch die Hirnblutung vollständig gelähmt. Als die Glaubensschwester von dem Ereignis erfuhr, betete sie voller Inbrunst und Entschiedenheit für seine Heilung. Darauf ging es dem Schlaganfallgeschädigten schon im Krankenhaus besser. Das anhaltende Gebet führte dazu, dass sich sämtliche Infarktfolgen zurückbildeten und der Bruder wieder ohne Einschränkung am Leben teilnehmen kann. Halleluja! Gott hat ihn vollständig wiederhergestellt. Ist das nicht super? Amen. Genau, und dann hat man ja noch ein starkes Wochenende vom 5. und 6.10. Ja, das ist ja gar nicht so lange her. Und da ist einfach Kraft und Segen geflossen. Und da heißt es, wir sind ja nun, Gott sei Dank, seit einigen Wochen der Ausgießung der Liebe des Vaters. Seit dem Wochenende fließt bei mir der Honig weiter, der im Gottesdienst anfing, vom Himmel zu fließen. Am Sonntagabend nach dem Wochenende bei euch war ich dann in einem Lobpreisabend an meinem Wohnort. Ich bin dort neu zugezogen und kannte nur eine Person. Und natürlich war ich voll erfüllt von der starken Zurüstung, insbesondere auch am Samstag, ja, wurde sie stark berührt von der wunderbaren Heilung und dem Wundergottesdienst dann auch am Sonntag. Während des Lobpreisabends konnte man ans Mikrofon gehen und sich einbringen und beten. Und sie musste dann unbedingt nach vorne gehen und von der Liebe Gottes und von den Heilungen erzählen. Aber noch mehr habe ich für mich ganz klar gewusst, dass es daran war, den empfangenen Honig weiterzugeben, also es fließen zu lassen. Ja. Ganz wichtig, immer was man empfangen hat, auch wieder fließen zu lassen. Der Einflug war so stark und das habe ich dann, also sie hat es dann auch gemacht. So ging ich vor, nahm das Mikro in die Hand und sagte, ich habe euch allen etwas mitgebracht. Gott lässt heute Honig vom Himmel fließen. So konnte sie Zeugnis geben, was an dem Wochenende bei Glory Life passiert, welche Wunder und Heilungen geschehen sind. Und dann kam ich auf den Honig zu sprechen und habe es weitergegeben, diesen Honig fließen zu lassen. Genau. Dieses kostbare Geschenk vom Himmel. Als ich dann enden wollte, kam einer der Leiter an meine Seite. Er hat mit den anderen Leitern verstanden, von was ich rede. Sie haben verstanden, dass es wirklich eine Offenbarung ist. Die Leiter haben dann beschlossen, dass ich mit ihnen den Honig weitergebe. Es waren 100 Leute da, 2/3 junge Erwachsene. Alle wurden die Hände aufgelegt und es wurde um diesen Honig letztendlich, also um diese Kraft, diese Herrlichkeit letztendlich, wurde dann weitergegeben. Es war ein starkes Wirken im Raum. Die Menschen waren alle ganz ruhig und erfüllt. Es war einfach ein Stück Himmel da. Ja. Es kamen danach immer noch Menschen, die dann Fragen hatten und die ich selber eingeladen hatte, auch nach Filderstadt zu kommen, die dann auch richtig Hunger hatten. Auch hat mir der Herr eine junge Frau ans Herz gelegt, für die ich gebetet habe und ich konnte ihr die Hände auflegen, beten und es einfach fließen lassen. Diese junge Frau war zutiefst berührt und es liefen ihr noch Tränen runter. Gott wirkt überall so stark und es war einfach auch da ein starker Abend. Deswegen ganz wichtig, also nehmt es wirklich auch mit, nehmt es raus, was Gott auch heute gegeben hat.